Erster danach reiste Jesus durch Städte und Dörfer. Er erzählte die gute Nachricht von Gottes Reich. Seine 12 Jünger waren bei ihm. Zweiter auch einige Frauen waren dabei. Jesus hatte sie von bösen Geistern und Krankheiten geheilt. Eine war Maria Magdalena. Aus ihr waren 7 Dämonen gegangen. Dritte Johanna war auch dabei. Sie war die Frau von Schuza, einem Diener von Herodes. Auch Susanna und viele andere Frauen halfen Jesus und seinen Jüngern mit ihrem Geld. Vierter, viele Menschen kamen zusammen. Sie kamen aus allen Städten zu Jesus. Dann erzählte er ihnen ein Gleichnis. Fünfter, ein Bauer ging hinaus, um Samen zu säen. Ein Teil des Samens fiel auf den Weg. Die Menschen traten darauf. Die Vögel fraßen den Samen auf. Sechster, ein anderer Teil fiel auf Steine. Die Pflanzen wuchsen schnell. Aber sie verdorrten, weil sie kein Wasser hatten. Siebter, wieder ein anderer Teil fiel zwischen Dornen. Die Dornen wuchsen mit den Pflanzen. Sie erstickten die Pflanzen. Achter, der letzte Teil fiel auf gutes Land. Die Pflanzen wuchsen und brachten viel Frucht. Sie brachten 100-mal mehr Frucht. Jesus rief, wer hören kann, der soll gut zuhören. Neunter, seine Jünger fragten ihn, was bedeutet dieses Gleichnis? Zehnter, Jesus sagte, ihr dürft die wichtigen Dinge über Gottes Reich verstehen. Die anderen hören Gleichnisse. Sie sehen, aber sie verstehen nicht. Sie hören, aber sie begreifen nicht. Elfter, das Gleichnis bedeutet dies, der Same ist Gottes Wort. Zwölfter, die Menschen am Weg hören das Wort. Dann kommt der Teufel. Er nimmt das Wort aus ihren Herzen. So glauben sie nicht und werden nicht gerettet. Dreizehnter, die Menschen auf den Steinen hören das Wort. Sie nehmen es mit Freude an. Aber sie haben keine tiefen Wurzeln. Sie glauben nur für kurze Zeit. Wenn Schwierigkeiten kommen, geben sie auf. 14. Der Same unter den Dornen sind die Menschen, die das Wort hören. Aber Sorgen, Reichtum und Lebensfreuden ersticken es. Sie bringen keine gute Frucht. 15. Der Same auf dem guten Land sind die Menschen mit einem guten Herzen. Sie hören das Wort und halten daran fest. Sie bringen Frucht, weil sie standhaft bleiben. 16. Niemand zündet eine Lampe an und versteckt sie. Man stellt sie nicht unter ein Bett. Man stellt sie auf einen Ständer. So sehen die Menschen das Licht, wenn sie hereinkommen. 17. Denn nichts ist versteckt, das nicht bekannt wird. Nichts ist geheim, das nicht ans Licht kommt. 18. Achtet darauf, wie ihr zuhört. Wer hat, dem wird mehr gegeben. Wer nichts hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. 19. Jesu Mutter und seine Brüder kamen. Sie konnten wegen der vielen Menschen nicht zu ihm kommen. 20. Jemand sagte Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Sie wollen dich sehen. 21. Jesus antwortete ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, die Gottes Wort hören und tun. 22. Eines Tages stiegen Jesus und seine Jünger in ein Schiff. Er sagte zu ihnen, wir fahren über den See auf die andere Seite. Sie fuhren los. 23. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Ein starker Sturm kam auf den See. Das Schiff füllte sich mit Wasser. Sie waren in großer Gefahr. 24. Die Jünger gingen zu Jesus und weckten ihn. Sie sagten, Meister, Meister, wir ertrinken. Jesus wachte auf. Er sprach zum Wind und zu den Wellen. Der Sturm legte sich, und es wurde ganz still. 25. Jesus sagte zu ihnen, wo ist euer Glaube? Die Jünger bekamen Angst und wunderten sich. Sie sagten zueinander, wer ist dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser, und sie gehorchen ihm. 26. Sie fuhren weiter zum Land der Gerasener. Das liegt gegenüber von Galiläa. 27. Als Jesus an Land ging, kam ihm ein Mann entgegen. Der Mann kam aus der Stadt und hatte böse Geister. Er trug lange keine Kleider. Er wohnte nicht in einem Haus, sondern bei den Gräbern. 28. Als er Jesus sah, schrie er laut. Er fiel vor Jesus nieder und rief, Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich bitte dich, quäle mich nicht. 29. Jesus hatte dem bösen Geist befohlen, aus dem Mann herauszugehen. Der Geist hatte den Mann oft gepackt. Man hatte ihn mit Ketten an Händen und Füßen gefesselt. Aber er zerriss die Ketten. Der böse Geist trieb ihn dann in die Wüste. 30. Jesus fragte ihn, Wie heißt du? Der Mann sagte, Legion. Denn viele böse Geister waren in ihm. 31. Die bösen Geister baten Jesus. Sie wollten nicht in einen tiefen Ort geschickt werden. 32. Auf dem Berg war eine große Herde Schweine. Sie fraßen Gras. Die bösen Geister baten Jesus. Sie wollten in die Schweine fahren. Jesus erlaubte es ihnen. 33. Die bösen Geister fuhren aus dem Mann heraus. Sie fuhren in die Schweine. Die Herde rannte den Abhang hinunter in den See. Alle Schweine ertranken. 34. Die Hirten sahen, was passiert war. Sie flohen und erzählten es in der Stadt und auf den Feldern. 35. Die Leute kamen, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus. Sie fanden den Mann, aus dem die bösen Geister gegangen waren. Er saß bekleidet und vernünftig zu Jesu Füßen. Die Leute bekamen Angst. 36. Die Menschen, die es gesehen hatten, erzählten den anderen. Sie berichteten, wie der Mann geheilt wurde. 37. Alle Menschen aus der Gegend der Gerasener baten Jesus. Sie wollten, dass er sie verlässt. Sie hatten große Angst. Jesus stieg in das Schiff und fuhr zurück. 38. Der Mann, aus dem die bösen Geister gegangen waren, bat Jesus. Er wollte mit ihm gehen. Aber Jesus schickte ihn weg und sagte, 39. Geh nach Hause. Erzähle, was Gott für dich getan hat. Der Mann ging und erzählte in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. 40. Als Jesus zurückkam, warteten viele Menschen auf ihn. Sie empfingen ihn. 41. Ein Mann namens Jairus kam. Er war ein Vorsteher der Synagoge. Er fiel Jesus zu Füßen. Er bat ihn, in sein Haus zu kommen. 42. Jairus hatte eine Tochter. Sie war etwa 12 Jahre alt und lag im Sterben. Als Jesus ging, drängten sich die Menschen um ihn. 43. Eine Frau hatte seit 12 Jahren eine Blutung. Sie hatte ihr ganzes Geld für Ärzte ausgegeben. Aber niemand konnte sie heilen. 44. Sie kam von hinten. Sie berührte den Saum von Jesu Kleidung. Sofort hörte ihre Blutung auf. 45. Jesus fragte, Wer hat mich berührt? Alle sagten, sie waren es nicht. Petrus und seine Freunde sagten, Meister, die Menschen drängen und stoßen dich. 46. Jesus aber sagte, Jemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, wie Kraft von mir ausgegangen ist. 47. Die Frau sah, dass sie nicht unentdeckt blieb. Sie kam zitternd. Sie fiel vor Jesus nieder. Sie erzählte vor allen Menschen, warum sie ihn berührt hatte. Sie sagte auch, dass sie sofort geheilt war. 48. Jesus sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden. 49. Während Jesus noch sprach, kam jemand von Jairus Haus. Er sagte, deine Tochter ist gestorben. Störe den Meister nicht mehr. 50. Jesus hörte das. Er sagte zu Jairus, hab keine Angst. Glaube nur, dann wird sie gerettet. 51. Als Jesus in das Haus kam, ließ er niemanden mit hinein. Nur Petrus, Johannes, Jakobus und die Eltern des Kindes durften hinein. 52. Alle weinten und trauerten um das Mädchen. Jesus sagte, weint nicht. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. 53. Sie lachten ihn aus. Sie wussten, dass das Mädchen gestorben war. 54. Jesus nahm ihre Hand. Er rief,